Jetzt kommt Nummer 5. Das ist ein Videoausschnitt in Münster. Da sind wir in Diskussion mit den Amtsvertretern und da wird gerade erklärt, was die koreanischen Krankenschwestern Schwierigkeiten hatten. Denn wenn sie keine Arbeitsgenehmigung hatte, dann hatte sie auch keine Aufenthaltsgenehmigung. Um Aufenthaltsgenehmigung bräuchten wir Arbeitsgenehmigung, sodass sie, dass wir da dazwischen standen. Und ich habe gerade die Situation dann den Leuten erklärt. Das war 1978. Dann würden Sie sagen, Sie stehen überhaupt in einem Arbeitsprozess, im Arbeitsverhältnis, gehen Sie erst einmal zur Ausländerbehörde und holen Sie eine Aufenthaltsgenehmigung. Dann gehe ich zu Ihnen, Herr Kirschner. Dann sagen Sie, holen Sie erst mal Arbeitserlaubnis. Ohne Arbeitserlaubnis kann ich keine Aufenthaltsgenehmigung erteilen. Ne? Ja, dann komme ich wieder zu Ihnen, weil ich wieder Arbeitserlaubnis brauche. Das ist dann wieder, ich laufe zwischen Ihnen und dann kriege ich nichts. Danke. Ja. Wir hatten Erfolg. Am 2. Juni 1978, also knapp nach 3 Monaten, beschloss der Bundesrat die Änderung der allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Ausländergesetz. Das sind bestimmte Artikel. Das bedeutete für uns, wir haben ein unkündbares Arbeits- und Bleiberecht erkämpft. Ja. In Deutschland gab es weiterhin eigentlich immer Pflegenotstand bis zu heutigen Tage. Und ich spreche ganz kurz dann über die Gesundheitspolitik. Die Anwerbung ausländischer ausgebildeter Krankenpflegekräfte bedeutet Bundesregierung kostengünstig. Denn sie holen ja alle ausgebildeten Fachkräfte hierher. Das ist billiger, als hier im Lande selber die Pflegekräfte auszubilden. Und dieses Prinzip ist es bis zu heutzutage weiterhin. In 70er Jahre und 80er Jahre war ja dann Anwerbestopp. Konnte man ja nicht mehr in dem Sinne ausländische Arbeitskräfte holen. Aber dann haben sie unter anderen Namen, zum Beispiel damals in Jugoslawien, da war schon Bürgerkriegszeit, haben sie unter dem Namen Weiterbildung die Krankenschwestern aus Ex-Jugoslawien nach Deutschland geholt oder aus Polen, Ungarn. Sie hießen alle Weiterbildung und Fortbildung. Sie waren alles ausgebildete Fachkräfte, aber gearbeitet haben sie hier als so Praktikantin oder Weiterbildung, aber sie haben die Arbeit gemacht. Und das ist eigentlich weitergegangen und bis zu heutigen Tagen. Es ist ja, Pflegenotstand ist ja wirklich schlimm und sie holen immer noch jetzt aus Philippinen, aus Vietnam, Indonesien und auch Jugoslawien, wieder nicht Jugoslawien, aus Serbien, Bosnien-Herzegowina, sie holen wieder die Kräfte. Das wird mit GIZ und Arbeitsagentur gemeinsam gemacht. Das heißt, Triple Win, also dreifache Gewinn. Das geht über GIZ. GIZ ist ja die Entwicklungsorganisation in ganzer Welt. Dort suchen die ausgebildete Kräfte und sie kommen dann nach Deutschland. Die Bedingung hat sich etwas verbessert, als wir gekommen sind, aber grundgenommen das gleiche Prinzip, dass sie dort ausgebildet werden und Fachkräfte dort entsorgen werden. Triple Win heißt, dass das Land so viel Arbeitslosigkeit, also Herkunftsland Arbeitslosigkeit weniger ist, wenn die Arbeitskräfte ins Ausland gehen und diese Person hat dann Arbeitsplätze und Deutschland hat auch Pflegekräfte gewonnen. Das ist die dreifache Gewinn, was sie in Werbung machen. Und ich sage dazu, das ist ein Triple Loss, denn das sind meistens wirtschaftlich schwachen Länder, die Kräfte hierher schicken. Sie bilden erstmal die Leute aus und die wandern weg. Brain Drain ist schon vorprogrammiert und dann ist das in dem Land, die Gesundheitssituation ist auch schlecht. Es ist ja nicht, dass sie da zu viel Überkräfte haben. Sie wandern aus wirtschaftlichen Situationen her weg und daher sage ich, das sind dreifache Verlustgeschäfte. Eigentlich finde ich, das ist wie kolonialistische Methode, immer weiterhin. Die Industrieländer will Gesundheitswesen oder Bevölkerung in Gesundheitspflege jetzt aufrechterhalten, auf Kosten des wirtschaftlich schwachen Landes. Ja. Ich komme zurück wieder zur Unterschriftenaktion. Das war ja ein Erfolg. Dieser gemeinsame Erfolg schweißte uns, die Frauen, eng zusammen. Wir waren ja begeistert und empowered. Die Erfahrung, dass wir unsere Probleme selbst in die Hand nehmen und unsere eigenen Interessen durchsetzen konnten, stärkte unser Selbstsein ungemein. Das war ein erkenntnisreicher Lernprozess. Wir wollten diesen Prozess fortsetzen in einer kontinuierlichen Form. So entstand aus dieser Widerstandsbewegung die koreanische Frauengruppe in Deutschland 1978. Nächstes Jahr feiern wir 40-jähriges Jubiläum. Ja, in den 40 Jahren haben wir sehr, sehr viel vielfältige Aktivitäten durchgeführt, entwickelt. Und die Frauengruppe war und ist für Mitfrauen ein Zuhause in einem Einwanderungsland. Wir werden, ich sag mal voraus, wir werden nächstes Jahr zu unserem 40-jährigen Jubiläum, wir planen schon seit 3 Jahren und bereiten jetzt schon vor, wir wollen unsere Geschichte, unsere Migrationsgeschichte in Theaterform aufführen zu unserem Jubiläum, und zwar wir selber. Wir als Laien, wir üben jetzt unser Theaterstück selber schreiben und selber aufführen. Das ist nächstes Jahr in Berlin im Oktober geplant. Ich werde dann zeitig auch bekannt geben. Ja. Unsere Aktivitäten sind sehr, sehr viel. Erstens haben wir seit der Gründung 2-mal jährlich Bildungsseminare organisieren wir. Das heißt, in den 40 Jahren haben wir jetzt 80 Seminare, alle unterschiedlichen Themen, politischen Themen, unsere eigene gesellschaftliche Situation, Migration und unsere koreanische Sprache, Kultur pflegen und mit zweiter Generation. Wenn man die Themen von Anfang an bis heute durchzieht, das ist auch dann, wie wir hier in Deutschland Erwachsene geworden sind. Meistens sind 20 und ledig hergekommen. Beginnt mit heiraten, Kind bekommen, mit Zweisprachigkeit, wie kann ich den Kindern unsere Kultur vermitteln und vor allem Identitätssuche hier in Deutschland. Ja. Und ich denke, meisten haben wir uns auch so, dass Identität nicht statisches ist, dass sich ständig verändert und auch weiter verändern wird. Und dann haben wir auch sehr viel mit koreanischen Textilarbeiterinnen in den 70er, 80er Jahren solidarisiert. Korea war ja 70er Jahre noch sogenannte Schwellenland. Da waren auch sehr viele Multikonzerne in Korea, haben sie dort Standorte gehabt und Textilarbeiterinnen wurden genau wie heutzutage in Bangladesch oder Sri Lanka genau unterdrückt und wir haben mit ihnen auch solidarisiert. Vielleicht kennen Sie, in 80er Jahren haben wir auch große 86, 87 Aktion gegen Adlerwerk. Adlerwerk hatte damals in Korea Produktionsstätte gehabt und da war auch 86 sehr, sehr schlechte Arbeitsbedingungen und Gewerkschaften wurden verboten und die da organisiert haben, wurden entlassen. Das haben wir in Deutschland, weil wir in Deutschland sind und die Muttergesellschaft in deutsche Gesellschaft ist, haben wir bundesweite Organisation, Protestorganisation gehabt. Dabei haben wir die Solidaritätsvernetzung bei der Unterschriftenaktion reaktiviert und hatten wir auch dann Erfolg gehabt. Und wir solidarisieren mit koreanischen Zwangsprostituierten in der japanischen Armee im Zweiten Weltkrieg. Frau Han hat auch eine Aktion, Novemberaktion, Flyer da auf dem Büchertisch. Im November läuft auch eine Filmreihe. Ja. Und wir machen gemeinsame Seminare mit japanischen Fraueninitiative in Berlin. Koreanische, japanische, das ist ein ganz besondere Verhältnisse. Wenn Sie wissen, Korea war ja 37 Jahre japanische Kolonie. Mit Ende des Zweiten Weltkriegs ist Korea dann befreit und daher ist das Verhältnis sehr ziemlich gespannt. Und wir Frauen haben in Berlin versucht, gemeinsam unsere Geschichte zu bearbeiten und unsere gegenseitigen Vorurteile abzubauen. Und so haben wir seit 6 Jahren machen wir gemeinsam ein Seminar, haben wir auch gemeinsame Geschichtsreise sowohl in Korea und Japan gemacht, dass wir da vor Ort unsere noch Überbleibsel aus der Kolonialzeit sowohl in Japan, in Korea, dass wir besichtigen und nochmal daran arbeiten. Und mit Zwangsprostituierte, das ist auch dann seit 1992, arbeiten wir zusammen, dass die Japanerinnen auch selber ihre Regierung anprangern. Und wir haben als koreanische Krankenschwestern 25 Jahre in Deutschland waren, haben wir dann in Berlin große Veranstaltungen gemacht, damals mit Berliner Ausländerbeauftragte Frau John. Dann haben wir in Palast in Kreuzberg in Deutsch haben wir dann Veranstaltungen gemacht und erinnert, was die koreanischen Krankenschwestern in 25 Jahren geschafft haben und was die Bundesregierung Krankenschwestern überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen und unsere Leistung überhaupt nicht anerkennen. Ja, das war unsere Veranstaltung, aber es gab keine Resonanz. Ja, 25 Jahre. Ah ja, das ist mit japanischen Frauen. Wir haben zum Beispiel ein Seminar gegenseitig, um Kultur kennenzulernen, Kleidung mitgebracht und ausgetauscht. Die Japanerinnen haben koreanische Kleidung angezogen, Koreanerinnen japanische. Denn es kostete auch Überwindung. Das Japan ist so für mich auch so belegt. Aber das ist dann Ende des fünften Seminars, konnten wir soweit machen. 25, nächste. Ja, das war Plakate, als wir 25 Jahre gefeiert haben. Das Bild ist aber nicht von 1990, sondern da steht 1967. Das, bevor ich nach Deutschland gekommen bin, das meine Mitschülerin, meine Kolleginnen in Korea, ganz links oben, das bin ich. und als vorletztes Jahr 50 Jahre koreanische Krankenschwestern in Deutschland wurde da, haben wir mit Unterstützung Friedrich-Ebert-Stiftung, Korea-Verband und Verdi und koreanische Frauengruppe gemeinsam haben wir eine öffentliche Veranstaltung gemacht. Das kann's, gibt es auch Bild, nächste Bild. Das war, das sind Dokumentation auch zu lesen. Da, dort hatte ich auch dann 50 Jahre koreanische Krankenschwestern als Zeitzeugen, habe ich dann berichtet. Ja, dann, was für uns wichtig war bis jetzt, wir waren erste Generation, wir hatten kein Vorbild vor uns. Deswegen müssen wir sehr viel selber kreieren und zum Teil auch viel Pionierarbeit gemacht. Ich denke, die Migration ist es anstrengend, aber Migration bringt auch, öffnet auch sehr viel. Und daher ist es auch dann für uns wichtig gewesen, dass unsere Geschichte Teil deutsche und koreanische Migrationsgeschichte ist, dass wir als erste Generation für nächste Generation unsere Aktivitäten, unsere Arbeit unbedingt zu dokumentieren. Das haben wir seit Anfang, seit 40 Jahren haben wir alle unsere Aktivitäten, unsere Sitzungen, unsere Arbeit, alles dokumentiert und wir haben ein großes Archiv. Und dann haben wir auch dann unsere eigene Migrationsgeschichte selber, mit 14 Mitfrauen haben selber geschrieben und zwar auf Deutsch. Wir haben gesagt, die deutsche Gesellschaft nimmt uns überhaupt nicht wahr. Jetzt wollen wir mit deutscher Sprache denen uns zeigen, unsere Geschichte erzählen. So haben wir dann 2006 unsere Geschichte alles geschrieben, darin auch über unsere Unterschriftenaktion, was ich Ihnen heute erzählt habe, auch nochmal dokumentiert. Und das ist das Buch zu Hause rausgekommen. Ich habe ein paar Bücher auf den Bücherstand gelegt. Darin sind die, was ich dann auch verkürzt habe, die ersten Jahre, die Schwierigkeiten oder die Rassismuserfahrung, Diskriminierungserfahrung. Das sind sehr, sehr tiefgreifende, die ich hier auch nicht einzeln sprechen möchte. Und als wir das Deutsche rausgebracht haben, wurde in Koreanischen gesagt, wieso für Koreaner nicht. Und dann haben wir noch ein bisschen an die Arbeit gemacht und ein paar Jahre später auch Koreanisch geschrieben, weil wir dann auch, das ist auch koreanische Migrationsgeschichte, wir wollen dann in Korea auch die Gesellschaft, unsere Geschichte bekannt machen. Und so haben wir dann ein Buch in Koreanisch, das heißt Das Leben der Migrantinnen in Deutschland, die Aufzeichnung ihrer Gegenwartsgeschichte. Das ist auch 2014 ausgegeben.